hören Sie jetzt im Schneckenradio. Anmerkungen zum Weltgeschehen. Willkommen zu 22. Folge, glaube ich. 22? Ist ja schon die 22. Ich glaube, es ist die 22. Folge. Okay. Wir fangen jeden unserer Podcasts damit an, dass wir darüber diskutieren, welche Folge das gerade ist. Ich glaube, und ich liege relativ oft daneben. Richtig. Ja, wir läuten die Grillsaison ein. Es ist der 28. Februar 1800. Nein, wir haben den 18. irgendwas. 18. Heute ist der 18. Juli. 18. Ist das ein besonderer Juli? Nein, ein 18. Tag. Juli. Das ist der 18. Ein Tag, nachdem die 150 Holländer und 200 Juli insgesamt über der Ukraine abgefeuert haben. Ein Reiseflugzeug, was sie in 10 Kilometer Höhe abgeschossen haben. Ja. Und sie wissen noch nicht, wer es genau gewesen ist. Das ist der aktuelle Stand. Wir lassen uns darüber jetzt nicht irritieren. Das soll nicht unser Thema sein. Unser Thema ist... Wir wollen nicht so politisch werden heute, ne? Das ist das Thema, wie immer. Wir haben wieder Getränke, die wir testen müssen wollen. Mit einer kleinen Geschichte, die mit verbunden ist. Wir haben immer kleine Geschichten. Wir haben immer kleine Geschichten. Diesmal ist es auch eine sehr schöne Geschichte. Deswegen fangen wir hiermit an. Wir sind noch gar nicht betrunken. Vielleicht ist das blöd. Aber nein. Nein. Nein. Man kann auch. Aber wenn wir Wodka getrunken hätten, würde der Geschmackssinn doch nicht gelitten haben, oder? Haben wir Wodka getrunken? Wer hätten wir, wenn wir... Wieso? Nee, es ist schon, glaube ich, mit Bier nicht so ganz kompatibel. Ja, Bier hast du ja einen bestimmten Geschmack, dann intus. Aber ich glaube, Wodka ist nicht so schlimm. Aber willst du hier schon Wodka anfangen, mit Wodka saufen? Um Gottes Willen. Um Gottes Willen, wer will denn schon was? Hol mal den Wodka. Nein. Nein. Später. Später. Später. Also, möchtest du vorstellen, was wir hier trinken? Wir trinken Fentimas. Fentimans. Fentimans. Rose Lemonade. Und zwar ist es eine gebraute Limonade mit Zitronenlimonade mit Rosenextrakt. Ja. Warum haben wir das? Das Ganze gibt es in England zu kaufen, in Deutschland nur in ganz speziellen Fällen. Und wie wir darauf gekommen sind, hat eine etwas längere Vorgeschichte. Und zwar, wir schreiten das Jahr 2003. Schreiben. Wir schreiten gar nicht. Wir schreiben das Jahr 2003. Und Carsten wird auf einmal begeisterter Fan von einem gewissen Christian Steifen. 2003, da gab es ihn noch gar nicht. Nee, 2013, Entschuldigung. Oh, ich bin ja erst 10 Jahre zurück. Meine Güte, das ist schon ein bisschen so lange her. 2013, genau. Letztes Jahr war das Jahr. Jetzt sollten wir erstes trinken und dann erzählen wir den Rest. Meinst Weil du, sonst wird es warm. Es wird warm, okay. Also wir sagen erstmal, was es ist. Es ist eine Rosenlimonade, traditionell, botanisch gebraut. Gebraut. Das ist sowas wahrscheinlich wie fast 1905. Ja, ich war mit meinen 2003 gar nicht so weit weg. 47 Kalorien auf 100 Milliliter. Haut richtig rein. Slow. It takes a full 7 days to brew each of our unique beverages. Also diese Beverages brauchen 7 Tage, um gebraut zu werden. Boah, da ist ja so viel Zucker drin. Ja. Aber kein Fett. Gut. Also Rosenlimonade. Rosenlimonade. Prost. Testen wir doch mal. Kommt in einer irgendwie... Fancy Flasche. Fancy Flasche. Prösterchen. Oh Gott. Das hat was von Fassbrause. Aber der Geschmack kommt doch einem irgendwie bekannt vor. Es ist nicht so, dass man das gar nicht kennt. Sehr zuckrig. Es ist halt Brause. Das ist mein Gegenargument. Das ist Brause, ja. Das ist schmeckt wie Fassbrause mit Ich habe eigentlich derzeit gar kein Verlangen auf Brause. Überhaupt selten gehabt. Früher hatten wir Regina. Und das war schon so ein Wischiwaschi-Getränk, fand ich immer. Es gab ja nebenan eine, die hieß auch Regina. Aber merkst du schon, kommt die Stimme? Kommt die langsam? Wird es besser? Durch Brause? Nein, nicht durch die Bohne. Durch das Singen. Meinst du, wir können das Lied anstimmen? Also das ist das Getränk, was wir bestellt hatten, weil Christian Steifen genau hier an diesem Ort... Du hast jetzt die ganze Vorgeschichte einfach weggeworfen. Alles, was ich mühevoll vorhin aufbauen wollte, hast du jetzt einfach gecancelt. Du hast den Namen ja schon genannt. Also das haben wir ja doch schon erzählt. Haben wir das schon erzählt? Ich wollte es nochmal erzählen. Ich wollte einfach ein bisschen in Erinnerung schwelgen. Erzähl doch mal. Es ist jetzt auch egal. Es ist auch egal. Also Christian Steifen hat hier ein ganz tolles, das Konzert können wir ja nochmal extra behandeln. Also Konzert in diesem wunderschönen Garten. Ja. Wo man auch eine Bühne aufbauen kann. So richtig. Viel Platz ist hier. So viel Platz ist in Ippenbüren. Ippenbüren. Strich. Ja. Kriegt noch einen Strich wegen der Größe. Es ist so groß. Das ist riesig. Es ist riesig. Das war ein großes Event. Das war ein riesiges Event. Ja. 50.000 haben hier reingepasst. Man denkt es kaum. Aber sah auch nicht so viel aus, aber nee? Es waren 50.000. Gefühlt waren es 50.000. 50, also Stimmung war zumindest wie bei 50.000. Und Christian Steifen hat in seinem Flyer, wenn man ihn engagiert, stehen am liebsten auch mal hier Fentiments Rose Lemonade before touring. Genau, anfangs habe ich gedacht, wollen die mich verarschen? Aber das gibt es tatsächlich. Und da hat es auch tatsächlich getrunken. Eine Flasche. Haben wir einmal eine Flasche viel gekauft? Ja, wir haben viel gekauft. Ja. Und wir haben eine Flasche getrunken ja. Und ich durfte davon einen Schluck haben. Die haben mich sogar eine geteilt, glaube ich. Ich dachte, du hast extra eine gehabt. Nein, die haben mir eine ihre gegeben. Dann müssten wir noch irgendwo eine haben. Die haben zwei getrunken. Haben die zwei getrunken? Ja, ich glaube, sie haben zwei getrunken. Ah ja. Ja, weiß ich ja nicht. Ich beobachte die Leute nicht so. Ich lasse den Leuten ihre Privatsphäre. Nicht so wie ich, willst du sagen, ja. Oder was? Das stimmt doch überhaupt nicht. Vielleicht haben wir noch so eine Flasche. Aber also, es hat so einen prickelnden Nachgeschmack. Also der Nachgeschmack ist prickelig. Ich habe dafür bezahlt, also kann ich wohl die Privatsphäre beanspruchen. Ich habe dafür bezahlt. Nein, fürs Getränk. Ja. Für den Auftritt aber nicht. Ja, gearbeitet für den Auftritt. Hallo. Geackert. Ja. Und, Er empfiehlt es ja für schwangere Frauen. Die gerne Sekt trinken. Weil es gibt ja dieses Vorurteil, dass Frauen gerne Sektchen trinken würden. Aber beim Sektchen kommt es doch auch auf Alkohol an, oder? Richtig. Nicht? Also richtig. Brause hilft da doch wenig, dachte ich. Das ist genauso wie alkoholfreies Bier. Da gibt es ja Gelegenheiten, wo es okay ist. Also als Bierersatz ist es natürlich irgendwie Quatsch, aber als, wenn man mal süffig was trinken will und ist warm und will jetzt nicht so Alkohol direkt in die Beine schaufeln, ist so ein alkoholfreies nicht schlecht. Brause weiß ich nicht. Ich war im Brauseladen in Bielefeld, wo sie mir erstmal, ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin. Irgendwie habe ich auch Osnabrück und Münster gesagt. Da bin ich schon mal angefeindet worden, dass man also Bielefeld, Osnabrück und Münster niemals in einem Satz sagen Bielefeld. Wollte. Da hatte ich schon mal die lustige Diskussion wieder. Aber er heißt doch, das Lied geht doch mit Osnabrück. Ende. Ja, aber ist ja kein Osnabrücker Lied, also oder kein Bielefelder Lied. Und die Bielefelder haben da irgendwie so einen Hau. Gegen die Osnabrücker? Vor allen Dingen gegen die Münsteraner, die hassen sie wie sonst was. Was in Münster, glaube ich, selten angekommen ist. Also Münster macht sich relativ wenig Gedanken über Bielefeld, aber andersrum schon sehr intensiv. Weil Bielefeld gibt es ja gar nicht. Da ist jetzt immer noch dieses lustige Gerücht. Die meinen, Münster wäre total überschätzt, aber das als Bielefelder zu sagen, ist natürlich auch wieder mutig. Ja, das finde ich auch. Weil Bielefeld ja auch nichts hat. Das finde ich so. Also man möchte gerne Münster runterreden, weil man selber auch nicht viel hat oder sowas. Also irgendwie so. Man hat ja nichts. Wie gesagt, da war ich im eine Tüte kommt. Ach, das Moment. Was geht da? Das ist ja eine wichtige Tüte. Eine wichtige Tüte. Das. Keine zum Rauchen. So. Und da habe ich gefragt, also in dem Brauseladen, ich glaube, da heißt es auch Brauseladen, ich weiß gar nicht, ich schreibe es unten drunter. Ob es sowas gibt, da haben sie mir erstmal erklärt, nein, würden sie grundsätzlich eigentlich gerne oder irgendwas von Fentiments. Aber Fentiments würde die nicht anliefern. Weil Bielefeld es gar nicht gibt. Und die wollen sich gar nicht so weit raustrauen. Nein, weil sie halt nicht jeden x-beliebigen liefern. Und euch schon mal gar nicht. Bielefelder wahrscheinlich nicht. Wobei greatbritishfood.de, die werden beliefert und da kann man das erstehen. Allerdings kostet es so eine Flasche schlappe 2,95 oder so. Es gibt ja auch in Düsseldorf. In Düsseldorf gibt es einen Laden, den gibt es auch, glaube ich, in Osnabrück auch. Der heißt Manufaktum und die haben das auch und da kostet der Spaß 2,50 die Flasche. Inklusive Pfand. Und das würde ich nie im Leben dafür freiwillig ausgeben wollen. Ja, komm. Aber jetzt haben wir eine schöne Flasche immer. Jetzt haben wir eine schöne Flasche und jetzt können wir auch mal singen. Weil Ich bin der festen Überzeugung, dass man durch die Aufnahme dieses Getränks einfach singen kann. Aber was willst du singen? Wir könnten Happy Birthday für unsere Kanzlerin singen. Happy Birthday? Hat die heute Geburtstag? Nein. Nein. Aber wir machen es trotzdem. Nein. Warum nicht? Das hat ein ZDF-Reporter doch gerade gemacht und sich lächerlich gemacht. Und ich habe auch geschrieben, dass es peinlich war. Jetzt mache ich das doch nicht dasselbe. Okay, dann können wir für jemand anderen Happy Birthday singen. Aber wir wissen ja gar nicht, wer am 18. Juli Geburtstag hat. Mein Chef hatte Geburtstag. Heute? Ja. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Können wir jetzt mal singen? Was willst du denn singen? Irgendwas. Was denn? Ich weiß es nicht. Du weißt es nicht. Ich kann ja auch gar nicht singen. Ein kleiner Matrose umsegelte die Welt. Er liebte ein Mädchen, das hatte gar kein Geld. Das Mädchen muss sterben, und wer war schuld daran? Ein kleiner Matrose in seinem Liebeswahn. Sehr schön, wir haben es auch geschafft. Toll. Toll, wir können singen. Mit Rosenwasser geht das alles einfacher, weil man den Eindruck hat, man ist hackenstramm. Und man kann singen. Ja. Das haben wir auch nur gemacht, weil wir uns jetzt über Kopfhörer hören. Wir haben so einen extra Adapter gekauft. Freiwillig würde ich, glaube ich, ohne mich selber genau hören zu können, nicht gemacht. Ja, dann passieren solche Situationen, wie dann steht, oh, sie kann wirklich nicht singen, oder? Ja, genau, dann passiert das Tape, sowas. Das kriegt jetzt Christian Steifen und zack. Zack, werde ich ein Star. Eigentlich werde ich ein Star. Und ich hoffe, der würde diesen Satz revidieren, nachdem er im Video zum Schluss sagt, du kannst wirklich nicht singen. Fand ich schon ein bisschen... Hat er ja gar nicht gesagt. Hat jeder, wenn du singen könntest... Hat mich gefragt, die kann wirklich nicht singen, nein, aber oder? Da hat er im Video hat er gesagt... Nein, da hat er gesagt... Wenn du jetzt nur singen könntest, was du ja nicht kannst. Na, er hätte nur die Eventualität. Dann hätte er eine große Karriere... Ich glaube, der meinte auch nur wirklich, dass ich eine schöne Sprechstimme habe, weil ich einfach nicht aufgehört habe zu reden. Du siehst auch in allem das Negative. Das ist das... Ich bin nicht negativ, ich bin nur realistisch. Das ist der Knoten. Der Knoten. Meinem Leben. Der schwarze Punkt. Der schwarze Punkt. Ich dachte, das wäre meine Mutter. Deiner. Das ist der Hausdrachen, das ist ein schwarzer Punkt. Das ist kein Punkt. Und man braucht ewig, bis man diese Brause aufhat. Sitzt du die ganze Zeit im Dunst? Rauch. Rauch. Dunst ist mit Wasser. Rauch. Oder Fett, das Dunst. Kohle, Rauch. Ich sitze die ganze Zeit im Rauch. Stimmt. Der Wind hat gedreht. Ich Idiot, renne zu den Nachbarn und entschuldige mich, dass wir die Wäsche einstinken. Und dabei stinken wir uns selber ein. Ja. Ich glaube, wir setzen uns jetzt um, oder? Nein. Aber ich will aber nicht vorgeraucht werden. Das ist das Landfeeling, was man in den Böen auch hat. Oh Mann. Es ist super schön, das ist aber, man stinkt hinterher. Ja. So ist das hier. Möchtest du gerne noch etwas über deinen großartigen, über das großartige Festival zu deinem Geburtstag erzählen? Ja, wir hatten ja unfassbar viele Künstler da. Ja. Tati and the Band. Tati and the Band. In der vollen Anni Besetzung. Anni und Till. In vollen Besetzung. Ja. Anni und Till. Ja. Christian und Steifen. Ja. Das Original Haseland Orchester. Ja. Das ist unfassbar. Unfassbar. Was wir hier an Künstlern hatten. Nicht wahr? Das macht uns so schnell. Keiner nach. Nein. Na, zumindest nicht so. In diesem Garten. Auch in der Nachbarschaft nein. Nicht. Nein. Diese Sausacke. Tati in the Band könnt ihr definitiv nicht bezahlen. Du, wenn du es ein Jahr gemacht hast, im nächsten Jahr ist es auch viel schwieriger. Ich glaube, es wird beim zweiten Mal sowieso nicht mehr klappen. Ja. Weil die Erwartungshaltung ja eine ganz andere sein wird. Aber das Gute daran ist, ich bin total berühmt-berüchtigt hier. Ich bin jetzt eine von allen verpflichtet. Ich war heute bei Aldi. Wurde von einer Frau, war Lidl, Entschuldigung, Lidl. Man muss ja auch bei den Tatsachen bleiben. Das macht so eine schöne Geschichte schnell kaputt. Ja. Ja. Nicht wahr? Und da wurde ich von einer Frau die ganze Zeit begutachtet. Ich dachte, okay, muss ich meine Brille aufziehen, Autogramm geben? Und dann kam sie auf mich zu, du bist doch die von Carsten, die Freundin. Ja. Eine von Carsten. Eine von Carsten. Eine. Eine. Nicht jede, eine. Ja. Kennst du von zu Hause, da hängt ja die Ahnengalerie von meinen Freundinnen. Eine von die Carsten ehemaligen von. Freunds. Jetzt bin ich eine von. Ne? Secondhand in Düsseldorf. Namen sind scheißegal. Secondhand in Düsseldorf, eine von in Ibbenbüren und First Lady. Da fragt man auch gar nicht nach Namen. Nee. Nächstes Mal bist du wieder so. Von. Eine von. Die von Herkenhoff bist du doch, ne? Die von Herkenhoff, ja. Von Herkenhoff, ja. Keine Sau merkt sich Tatjanas Namen. Nee, warum? Der Künstler nicht. Die Nachbarn nicht. Nee. Ich bin eine von. Nameless. Tati Nameless. Jetzt haben wir endlich mal einen Nachnamen für dich. Nameless. Nein, ich bin eine von. Ich bin gerne eine von. Tati von. Eine von. Tati von Tati und The Band von. Gehört eigentlich der Vogel hier auf dem Dach oder ist er extra? Die Taube, die sich gerade kratzt. Ja. Normalerweise klatsche ich jetzt in die Hände, aber aus Respekt vor unseren Zuhörern. Lass es mal sein. Kuschti! Ja, hört mich nicht. Nee, ich glaube aber. Ist jetzt auch nicht so wild. Ich schmeiß die Flasche. Ist es jetzt auch nicht so tragisch? Standing Ovations, ja, dankeschön. Pause. Ich habe gestern was ganz Grandioses gemacht. Zum ersten Mal in meinem Leben. Ich hatte gestern Premiere. Ich war zum ersten Mal in meinem... Guckst du mich bitte dabei an, wenn ich rede? Ich höre dir doch zu. Ich habe doch meine Kopfhörer auf. Hätte ich die nicht auf, dann würde ich mich auch beschweren. Aber so kann ich ja nicht anders. Ach ja, das ist schön. Können wir öfters machen. Ich hatte gestern Premiere. Ich war zum allerersten Mal auf der Düsseldorfer Rheinkirmes. Da darf ich ja nicht hin. Wieso nicht? Hättest du mitkommen können? Ja, wir waren ja einmal unterwegs, da hast du dich spontan verletzt. Ja, spontan verschlossen, den Fuß zu brechen. Nach 5 Metern haut sie sich ins Fuß ein und statt zur Kirmes rennen wir in die Notambulanz. Das war eine schöne Kirmes. Und seitdem sind wir nie wieder auf Kirmes gegangen. Ja, die Rheinkirmes. Noch Rheinkirmes. Ich wohne seit 22 Jahren in Düsseldorf, das war das erste Mal, als ich auf der Rheinkirmes war. Es war gar nicht so toll. Ach was? Nee. Was denn? Du guckst so ins Haus, als ob jemand kommen würde. Sag gerade so aus. Es knackt auch immer so. Ja. Vielleicht kommt eine Katze oder ein Nachbar. Das sind die Nachteile, wenn man draußen seinen Podcast macht. Plötzlich kommen irgendwelche Leute ins Bild. Was macht ihr da? Warum redet ihr? Ja. Ist ja auch recht selten. Oh toll, ich habe meine Flasche mal leer. Ich nicht. Verdammt. Aber es ist schon sehr süß. Also es ist wirklich mein Lieblingsgetränk. Weil ist das ein Alkoholgeschmack? Nein, überhaupt nicht. Es hat überhaupt was keinen ist denn das für ein Geschmack? Es ist ein Rosen. Das ist dieses Rosenzeugs. Ja, Rosengeschmack gibt es ja wohl nicht. Rosenextrakt. Aber als ich es mit Bier getrunken, nach Bier getrunken habe, hat es viel intensiver nach Limonade geschmeckt. Das erste Mal, als ich es probieren durfte, so habe ich ja vorher... 0 Gramm Proteine sind da drin. Das haben die extra gewogen. 0 Gramm Fett, auf which Saturats, 0 Gramm Fibre, 0 Gramm Sodium Trace. Es hat nur Zucker, also es ist nur Zucker. Da ist eigentlich nur Zucker drin, ja. Und Kalorien. Tja. Thomas Fentiman, der ist mit so einem Getränk. Ja, keine Ahnung, ob er reicht. Es ist glutenfrei. Ach was? Ja, glutenfrei. Glutenfrei. Ich habe mir gestern von einer Ökotrophologin sagen lassen, dass dieses glutenfrei eigentlich völliger Unsinn ist, weil es ist nur für Leute wichtig, die wirklich darauf Allergie haben. Ja, natürlich. Sonst ist das absolut ja. Überflüssig. Ja. Und Allergie hast du drauf, wenn du davon Durchfall kriegst. Ja. Das heißt, du nimmst davon gar nicht zu, du nimmst davon eigentlich eher ab. Mädels, kauft euch Glutenprodukte. Gluten! Obwohl Rosenöl ist auch das Letzte, da haben sie nur ein paar Tropfen von drin. Und das Rosenöl nennen die dann Rosenextrakt. Aber ich muss es in der Tat... Kann man selber machen. Also ich weiß nicht, ich finde, es schmeckt nicht so besonders. Also es haut mich jetzt nicht wirklich um. Und das also ist auch in dem Bielefelder Laden habe ich ja auch also Brause mitgenommen, weil ich wollte jetzt nicht ohne irgendwas da rausgehen, nur um eine Frage zu stellen. Das ist auch ein bisschen blöd. Ja, du bist nach Bielefeld gefahren. Ja, ich war sowieso in Bielefeld, aber da war halt so ein Brauseladen. Ich hatte vorher gefragt. Und da hatte ich irgendwie eine Brause und Johannisbeerbrause und es schmeckte halt auch wie Brause. Und ist da Brause? Ich muss jetzt aber keine 2 Euro für eine Flasche ausgeben. 2,50. 1,30 war es auch. Aber was denn jetzt? Bei dem anderen Getränk, die war glaube ich 1,30 für 0,05. 275 Milliliter. Wie viele Kalorien habe ich jetzt zu mir genommen? Wie viel muss ich jetzt ums Haus herumlaufen? Das ist gar nicht so viel. Nee. Cola hat mehr. Aber es ist schon an den Lippen auch sehr zuckrig. Ich trinke das ja, ich verteile das ja nicht über die Lippen. Okay. Schön, dich getrunken zu haben. Das war nett mit dir. Wenn wir dich nochmal treffen auf irgendeiner Party. Dann trinken wir dich auch. Zack. Wissen wir, kostet 3 Euro, nehmen wir. Aber sonst. Gut. Und weil wir gerade so reingehauen haben. Kalorienmäßig, meinst du? Ja, trinken wir jetzt. Ein Diätpilz. Mit 75% weniger Kalorien. Kohlenhydraten, Entschuldigung. Aber mit, hier mit Sternchen. Was heißt mit denn Sternchen? Was heißt ein Sternchen? Weltmeister. Weltmeister! Ist hoch vergoren und enthält 50% weniger verwendbare Kohlenhydrate. Verwendbare Kohlenhydrate. Gebraut Gebrüder Meisel. 30 weniger. Brauerei also, Gebrüder Meisel. Was heißt ein weniger verwendbare? Das heißt, es ist noch kommt schlimmer. Kommt in einer Standardflasche. Premium Pilsner Edelhopfen Extra heißt das Gute. Gebraut nach dem bayerischen Reinheitsgebot. Aber ich glaube... Die haben das wahrscheinlich mit Füßen ausgetreten. Oder? Ich möchte ganz gerne nochmal an dieser Stelle sagen, hier steht weniger verwendbare Kohlenhydrate. Das ist noch schädlicher als normales Bier. Warum? Weil hier steht 50% weniger verwertbare Kohlenhydrate. Das heißt, alles, was hier drin ist, sind Kohlenhydrate, die du gar nicht verwerten kannst in deinem Körper. Die einfach nur entweder ausscheidest oder Fett von wirst. So würde ich es jetzt verstehen. Ah ja. Als ewige Optimistin. Als deren Pilsner, nicht als generell, sondern als deren Pilsner. Oh, das noch. Das heißt, ja. Ja, weil das normale Pilsner, von denen er ja auch 5,4% Alkohol hat. Das ist ja auch scheinbar intensiver rein. Halber bis zum 1.7.19. Das heißt, es hat eigentlich genauso viele Kalorien oder genauso viel Kohlenhydrate wie ein normales Bier, nur weil das nein, das ist 30% weniger als ihr eigenes. Genau, wahrscheinlich war das eigene irgendwie ist aus Butter. Wahrscheinlich. Butterbier. Das ist nur im Vergleich zu ihrem eigenen Bierenkalorien. Ja, verarschen. Wieder. Hier steht auch gar nicht Diätbier. Wie komme ich denn drauf? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich, weil da 50% weniger Kohlenhydrate drauf stand. Okay, ja. Egal. Trinken wir. Hau die Scheiße weg. Oh. Hat einen leichten Brausegeschmack. Da schließt sich der Kreis. Das schmeckt nicht. Ja, es schmeckt irgendwie nach Bier. Ich glaube, vielleicht liegt es auch daran, dass wir Zuckerwasser vorher getrunken haben. Ja, lass nach dem zweiten Schluck eigentlich weg. Aber vielleicht spricht das auch für das Sentiment. Selbst beim dritten Schluck kann sich der Biergeschmack noch nicht so richtig durchsetzen. Sollen wir jetzt paar Lieder grüllen? Jetzt singen wir für Sie. Das Niveau. Nein. Ich weiß sowieso nicht, was die Nachbarn jetzt sagen, wenn hier einfach Leute reden, die sonst hier nicht reden. Reden. Leute reden. Ja. Ja. Ja. Und sonst so? Ja, man muss, ne? Weltmeister. Ja. Weltmeister. Du bist Weltmeister, ich bin Weltmeister, wir sind alle Weltmeister. Ist aber auch schon lange her. Na, komm. Was haben wir heute? Freitag? Sonntag? Sonntag, seit Sonntag sind wir Weltmeister. Wir sind fast schon wieder eine Woche. Weltmeister. Und FIFA-Ranglisten Erster. Bin ich auch. Bist du auch? Bin ich auch. Ich bin ja eingebürgert, also bin ich es auch. Aber du hast ja einen ukrainischen Pass. Das zählt nicht. Du bist nicht. Auch noch 214. oder so. Das ist egal. Habt ihr eigentlich bekannte Fußballspieler gerade? Na, ich kenne nur in dem Fall 2006 den einen. Den einen, Schewtschenko. Lewandowski, nein. Lewandowski. Paul in Ukraine. Eines Tages werden wir wieder vereint. Ich glaube, es wird kann nicht mehr so lange hin. Nein. Aber wir wollten nicht politisch werden. Wir wollten nicht politisch heute werden. Was ich aber nicht verstehe. Ukraine geht es politisch oder was? Aber was ich das aber nicht verstehe. Land an sich. Ja, eigentlich schon. Ich mag es auch ganz gerne. Was ich aber nicht verstanden habe, diese ganze Aufregung um diesen Tanz, den die Spieler da aufgeführt haben. Warum? Warum ich es nicht verstanden habe? Ja. Warum regt man sich sogar auf? Weil die Assi sind. Ja, gut, aber warum? Ja, weil die Assi sind. Was war denn daran so Assi? Das ist ein scheiß Kinderlied, was du irgendwann, wenn du erwachsen bist, nicht mehr machst. Bist. Ja, aber guck dir mal. Solltest, dass das eine blöde Verhöhnung ist und total aber, bäh. Aber guck dir mal die Leute an. Ich meine, die Kerle, moralisch ist das total daneben. Aber schau dir mal die Leute an. Von 1990 die Spieler, die richtige Kerle waren. Noch Diego Buchwald. Kerle. Es waren ja. Kerle. Und heute hast du so einen Flip da stehen. Ja. Wenn er steht. Wenn er steht. Und er steht sogar gar nicht, wenn er und steht. Der ist schon wieder zurückgetreten. Da ist noch so ein kleiner und dann haut er schon wieder ab. Der geht Buchwald, der hätte noch Jahrzehnte gespielt. tut er wahrscheinlich sogar noch. Ja. Er rennt bestimmt noch. Jetzt noch. Just zu diesem Augenblick. Der Lahm, der ist noch nicht mal groß geworden. Schon hört er auf. Wenn ich mal groß werde, dann... Ja. Aber es ist Fußball. Es und ist wer so. Wird jetzt neuer Kapitän? Kapitän? Wahrscheinlich der hier, Kramer. Ja. Der den Schiri auf dem Feld gefragt hat, ob das jetzt ernsthaft das Finale wäre. Echt? Ja. War das nach seinem... Ja. Okay. Ja, vorher wäre es noch blöder gewesen, aber wäre für ihn wichtig zu wissen. Der Kerl, das sah ziemlich schlimm aus, also was der da abgekriegt grundsätzlich, hat. Grundsätzlich, achso, ja, dieses komische Foul da, ja, das war schon so. Ich meine, der war mit den Nerven total durch und dann kommt nur sowas, dann, ich glaube, das war zu viel alles für den armen Kerl. Ich glaube, er hat eine Gehirnerschütterung. Ich glaube auch. Ja, vor allen Dingen, weil es in der Zeitung stand. Vor allem, ich glaube, ich wurde fast aus dem Leben geschossen. So wie es aussah. Das glaube ich nicht. Ach, das sah total übel aus. Das sah kein Genickbruch zustande gekommen, ist, glaube ich, war das Einzige. Manchmal schüttelt es einen halt. Da hat wirklich der Schiri gefragt, ob es das Finale wäre. Ja, wäre für ihn wichtig zu wissen. Warum? Das hat der Schiri nicht zurückgefragt. Das muss man doch fragen. Eigentlich schon, ne? Haben wir noch ein Thema? Wir hatten doch noch ein Thema. Haben wir nicht gesagt, darüber müssen wir unbedingt einen Podcast machen? Jetzt haben wir das Thema nicht. Beim letzten Mal, was haben wir beim letzten Mal besprochen? Den Aufstrich. Den Nutella-Ersatzaufstrich. Den Nutella-Ersatzaufstrich. Dauernd testen wir irgendwas. Ja, man muss ja einen Grund haben zu labern. Ich brauche keinen Grund. Ich laber einfach so. Ja. Man kann auch einfach mal den Tieren zuhören hier. Meinst du den Nachbarn? Nein, den anderen Tieren. Ja. Nachbarn, die jetzt noch die Jalousien runter haben, sind mir ein bisschen suspekt. Wir haben jetzt eigentlich kaum was über das wundervolle Konzert hier erzählt. Ja, das wolltest du doch eben noch erzählen. Ich hab's, ich weiß nicht. Du hast noch 4 Minuten. Ich hab, wieso? Was passiert? Nein, wieso? Das war schön. Du weißt, ja, das ist das Einzige, was dir dazu einfällt. Den Rest weißt du ja alle gar nicht mehr. Nee, es gibt auch wie Videos. Wie du nackt auf den Tischen getanzt hast. Es gibt Videos von? Ja. Ja, deswegen bin ich aber sehr beliebt hier in Ibbenbüren. Eine von, um nicht zu sagen, ne? Mhm. Sofort geadelt hier, da kennen wir nichts. Eine von. Aber warum merken sich die Leute einfach meinen Namen nicht? Ich meine, so viele Freunde hast du noch nicht gehabt, oder? Der Name ist so speziell. Speziell, bitte. Ja. Der ist ganz schwer zu merken. Warum ist der schwer zu merken? Da sind 3 A's drin. Das gibt es im Deutschen überhaupt nicht, außer in Barbara. Barbara. Und ich habe Autogramme. Nach dem Konzert habe ich ein Autogramm erhalten. Und da stand noch drauf, für Tatjana... Christian Steifen. Und wo ich ist meins denn geblieben? Ich hatte auch eins gekriegt. Hast du auch eins gekriegt? Ja, obwohl ich gar nicht gefragt habe. Hast du er hat einfach weitergeschrieben. Obwohl du eigentlich gar keins haben wolltest. Toll! Ungefragt ein Autogramm kriegen, das sind die schönsten. Hat dir Herr Wings ein Herzchen auf die Stirn gemalt? Nein. Sein Foto. Habe ich auch nicht bekommen. Wer hat das denn bekommen? Stefan? Ja, und deine Schwester. Ach. Ja, die haben ein Herzchen gekriegt. Ja. Ich möchte gerne an dieser Stelle nochmal sagen, dass beim letzten Mal, als ich ein Autogramm bekommen habe, stand da drauf, danke für alles, für Tatjana, danke für alles, dein Christian Steifen. So ist das. Ich war auch die Einzige, die damals nach dem Autogramm gefragt hat. Auf diesem riesen Poster. Geht out. Wo kam das her? Weiß ich nicht, da hinten bin. Nee, ich glaube, das war Uwe. Ich glaube, ja, da war ich auch die Einzige, die nach dem Autogramm gefragt hat. Und dann hat er sich richtig Zeit genommen. Und heutzutage? Schreibt einfach irgendwas drunter. Einfach irgendwas. Brauchst noch niemand fragen. Wo ist der Autogramm? Wenn das Problem. Das ist eine gute Frage. Hat er meinen Namen geschrieben? Ich weiß es auch nicht. Er weiß auch nicht, wie kennt er meinen Namen? Ich habe hinterher 2 E-Mails geschrieben. Ich glaube, er mag mich nicht. Wieso nicht? Weil er nicht antwortet. Was hast du denn geschrieben? Keine Ahnung. Kannst du mir deine Unterwäsche zuschicken? Warum belästigst du die Leute? Ja. Irgendeiner muss es doch tun. Was hast du denn geschrieben? Sonst wäre man doch kein Star. Was hast du denn geschrieben? Es war doch auf die eine, hat er doch geantwortet. Der hat doch irgendwie geschrieben, könnt ihr mir Fotos schicken und sowas. Habe ich Fotos geschickt, hat er Danke gesagt. Ja. Und grüßt deine... Von. Dame. Von. Keiner kennt dich. Von. Ich werde von. aber noch was erlebt? Wir reden nicht so gerne über Verwandtschaft, ne? War wieder ätzend. Nein, das sagen wir nicht. Wir reden nicht so gerne über meine Verwandtschaft. Über meine reden wir? Es ist meiner Meinung nach auch nie so ätzend. Bei meiner? Ja. Das stimmt. Ja. Weil wir uns immer auf Distanz halten, freiwillig und nie. So könnte man das auch schon. Ich mach mal eine Knarze in die Tür da. Ja. Verwandtschaft sind ja immer die Leute, mit denen man nie freiwillig befreundet wäre. Meinen Sie nicht? Hast du ein Gegenbeispiel? Ich denke. Zu spät. Simon. Ja. Simon wäre der dicke Kumpel. Wir sind ein bisschen älter als Simon. Das wäre, glaube ich, das Hinderliche. Er ist 3. Ja. So, jetzt haben wir auf einen Schlag unsere komplette Verwandtschaft verhöhnt. Alle. Das heißt, wenn ich 66 bin, dann ist er richtig alt. Wieso? Was wie alt ist er denn? 33. Dann machen wir auch ein Konzert für den. Für Simon? Ja. Warum? Wenn er 33 wird. Wieso mit 33? Ich hätte doch eins erst mit 36 gekriegt. Das ist doch total... Kriege ich eins mit 33? Mit 33? Mhm. Wie ist er erst 33? Was soll das denn jetzt heißen? Singen kann ich ja schon. Singen kannst du, ja. Bühne kann ich auch organisieren. Ja. Kommt der Sebi, singt er auch mit. Gut, halbe Spur 2. Also? Cornelia spielt irgendwas, klampft was. Nachbarn laden wir alle aus. Mhm. Die, also wenn eine von feiert, dann muss es schon standesgemäß sein. Dann schweigt der Pöbel. Dann schweigt der Pöbel. Ihr denkt wahrscheinlich, wir sind auch bescheuert, weil wir beide hier sitzen. Mit Kopfhörern. Ja, und aber sieht uns ja keiner. Vor Kohle. Große Festival vor Kohle. Vor Kohle. Mit einer von. Mit einer von vor Kohle. Hatten wir auch nicht gehabt, ne? Vor von. Was? Hatten wir auch nicht gehabt. Eine von vor Kohle. Fukuhila haben wir mal gehabt. Ich hatte das mal gehabt. Was hatte Fukuhila? Glaube ich. Warum? Das hatte man damals in den 70ern. Wenn man geboren worden ist. Als Männer noch Männer waren. Ach ja. Edelhopfen. Man lässt sich auch vom Namen oftmals täuschen. Wieso? Edelhopfen. Edelhopfen. Ich finde das bei Werbung, bei Handcremes oder Gesichtscremes steht dermatologisch getestet. Ja, es wäre ja auch schlimm, wenn nicht. Ja. Kann ich mir manchmal Mayonnaise reinschmieren? Ja. Ja. Also, dermatologisch getestet, Handcreme, nicht Mayonnaise. Riecht auch ein bisschen Unsinn, oder? Dass man Handcreme nicht auf Mayonnaise testet. Ja. Ja. Ich merke schon, je länger so ein Podcast dauert, das Niveau steigt immer mit. Immens. Es geht immer. Es wird immer heißer. Es ist einfach nur mitreißend, meine Damen und Herren. Es ist einfach schön. Wir haben draußen gestartet und wir haben schon die Mayonnaise. Es ist schön. Es ist wirklich sehr schön. Und diese entspannten Momente der Ruhe zwischenzeitig. Ja. Man muss sich immer was sagen. Die Hälfte der Kohle ist auch schon durch und die andere hat noch nicht mal angefangen, sich fürs Feuer zu interessieren. Das finde ich auch gut. Ja, so ist es. Ja, im Leben. Muss man nicht ein bisschen umrühren oder so? Ich mache immer nur die Hälfte mit. Umrühren. Müssen wir jetzt mal anfangen zu grillen? Ach, du wolltest auch noch grillen. Ich glaube, du wolltest nur Feuer haben. So. Ja, ich wollte. Ja, damit dann Feuer und keine Kohle. Kann ich auch einfach so einen Sack Kohle, Feueranzünder rein, Kohleanzünder rein und komplett da drauf? Klar. Weil dann streut es sich ja nicht so. Die Streukohle. Ja. Wer kennt sie nicht? Bei dem Sack ist ein 2 Euro 3 Kilo Sack. Für die Leute, die mal eben rechnen wollen. Deswegen brennt die auch so. Was kostet ein Stück Kohle? Die ist sehr schnell weg, ja. Ich glaube, das ist polnische. Ja, sollen wir langsam nicht mal unsere Würstchen draufschmeißen? Nein, das qualmt ja noch alles. Aber das ist nicht mehr, das ist nicht mehr weiß, das ist schwarz. Umgekehrt müsste es sein. Es ist nicht mehr schwarz, es ist weiß. Ja, aber es ist schwarz. Schwarz ist doch gut. Nein, das ist nicht gut. Die soll doch durchbrennen, habe ich gedacht. Das tun die doch. Die werden nicht schwarz, die werden gerade weiß. Ja, sollen das die schwarz, auch. Ja, sag ich doch. Ja, aber die sind immer noch, die Hälfte ist immer noch schwarz. Ja, dann kann man noch ein bisschen warten. Muss man nicht ein bisschen hier verrühren? Verrühren? Ein bisschen Mayonnaise rein oder was? Aber bitte nur die dermatologisch getestete. Für den Hörer finde ich es ja schon eine Zumutung, dass man einfach beim Grillen, während es stinkt, das aufnimmt. Jetzt wollen wir auch noch arbeiten dabei. Nee. Ja. Thomas Hornauer hat übrigens ein neues Video gemacht auf YouTube. Wer? Ja. Verlinke ich. Kannst du dir da angucken. Wer ist das? Kanal Telemedial. Muss man das kennen? Ja, natürlich. Warum? Ja, weil das bekannt ist. Bei wem? Bei mir. Achso. Denken die Nachbarn sich ja bestimmt von wegen, der wollte bestimmt nur reden. Wer? Der Carsten, als er rüberkam, der von Carsten, ja. Als er rüberkam, um zu sagen, von wegen, gleich stinkt's hier. Stinkt er gar nicht. Der wollte bestimmt nur reden. Der hat jemanden zum Reden gebraucht, wollte ein bisschen Ruhe von seiner Form haben. Ja. Oh, jetzt kommt ein Brummer. In meinem Rücken. Alles passiert in meinem Rücken. Ist alles in deinem Rücken? Ja. Das ist der Unterschied zwischen meinem Heimatland und deinem. Wir lassen die einfach mal fliegen. Warum willst du was singen? Witzigkeit kennt keine Grenzen. Witzigkeit kennt kein Pardon. Nur witzig ist, der hat gut lachen. Und darum geht's in diesem Song. 2, 3, 4. Witzigkeit kennt keine Grenzen. Witzigkeit kennt kein Pardon. Und nur witzig ist, der hat gut lachen. Und darum geht's in diesem Song. Jetzt wird's GEMA bezahlen. Wahrscheinlich. Oh, nicht schon wieder. Zack. Jetzt haben wir's drin. Ist doch eine Privatveranstaltung. Ja, und selbst gesungen. Trotzdem. Das kostet gleich immer GEMA. Außerdem so perfekt, wie wir das nachgesungen haben. Das stimmt. Das können die im Internet alles so rausfiltern. Das zack, boom, boom. Stimmt, zack, boom, vorbei. Wieder 5.000 Euro Erbe. 5.000 Euro, was wir für Konzerte dafür hätten machen können. Verdammt. Ich muss von Cola brechen. Wir wollen nicht politisch werden. Jüdisch ist doch nicht politisch. Jüdisch ist immer politisch. Ach komm. Sehr schön war der Augenblick. Wir haben auch ein bisschen Freizeit manchmal. Nein, haben wir nicht. Wir sind immer der miese Peter. Sehr schön war der Augenblick, als ich mein Lied gewünscht habe bei Carstens Konzert. Und zwar das Lied Mein bester Freund. Was kam dann? Wie, was kam dann? Die wollten das gar nicht spielen, ne? Das haben diese bescheuerte eine Rose gespielt. Es ist gespielt. Ja quasi ein bisschen der religiöse Frieden wird ja gestört. Ja. Gerade hier in unserem Garten. Und deswegen spielt das, glaube ich, nicht automatisch. Ich meine, wenn du eben so auf einer privaten Feier bist, ist natürlich auch, da bist du vielleicht auch ein bisschen vorsichtiger und sowas. Deswegen hat er gefragt, geht das denn hier? So, er war ja schon mal in Resmeer und da ging das nicht. Die Stimmung ein bisschen gekippt. Da hätten sie ihn beinahe verkloppt, aber hier... Habe ich mir gewünscht. Ja. Und die Bedenken hast du wie aus der Welt gehauen? Ich bin mir das mir doch egal. Hast rumgebrüllt, ich bin jüdisch. Ja. Ja. Da hat selbst der Sänger ein bisschen gelacht, weil er dafür Geld kriegt. Ab und zu auch mal zu lachen. Steht ja im Vertrag drin. Finde ich gut. Ich finde es gut, dass wir es verdammt geregelt haben vorher. Ja, lachen 50 Cent. Lächeln 70 Cent. Ansingen 30 Euro. Ich bin arm geworden in einem Abend. Absolut. Ich wurde ja angesungen. Ja, für 30 Euro. Für 30 Euro pro Minute. Ja. Anis Lachen hat bestimmt extra gekostet. Ja, das haben wir ja nicht bezahlt. Da war Till wahrscheinlich. Oder so. Völlig unbekannte Leute fragen, sind die zusammen? Das ist doch nicht. Es ist doch egal. Wieso interessieren sich überhaupt Leute dafür? Habe ich nicht verstanden. Ja, wenn du schon eine von bist, weiß man ja nicht, was Anni für eine ist. Ne? Weißt du, wie ich meine? Ach ja. Vielleicht wollte man sie an den Mann bringen. Oder an die Frau. Oder an die Frau. Hier weiß man das nie so. Sehr schön war am nächsten Tag, als Anni die absolute Attraktion für deine Familie war. Weil sie Banking gemacht hat. Weil sie Banking gemacht hat. Wir haben ja nur Sportart entdeckt, Banking. Ja. Das ist, wenn man auf einer Garten... Partybank. Partybank. Wie heißt denn das? Partybank? Bierbank. Bierbänke. So eine Bierbank einfach schläft. Liegt und eine Faust auf den Bordern. Und dabei irgendwie... Kopf, Handtuch, Handtuch, Kopf Handtuch. Auf Bank. Handtuch auf Kopf. Handtuch auf Kopf. Nach 10 Minuten gibt es einen Eimer Wasser über den Kopf. Nein, jetzt muss so runterfallen. Nee. Genau, sie ist ja so kontrolliert runtergeflogen. Ist dann die Bank gekullert. Und irgendwann habe ich mich erbarmt und habe einmal Wasser über sie gekippt. Und damit war sie die Attraktion an diesem Vormittag in Schierlo. Ja. Kein Gegenstand ist intensiver betrachtet. Nein, mit vor allem, es wurde prompt, das Konzert vom Vorabend wurde komplett vergessen. Ja. Es hat keiner mehr daran gedacht. Es gab nur noch Anni. Es gab nur noch Banking und Anni. Ja. Das war schön. Was das gekostet hat, wieder der Auftritt, das willst du gar nicht wissen. Das willst du gar nicht. Es muss Spaß machen und dann guckst du auch nicht mehr nach Kohle. Nee. Das ist wie immer. Das ist wie immer. Das ist wie ein Puff. Ein Brüller nach dem anderen, Mensch. Jetzt sind wir heute wieder witzig. Ja. Wir können uns auch über mangelhaftes Publikum nicht beklagen. Überhaupt nicht. Nee, diesmal ist gar keiner da. Vor zwei Wochen kommen die Leute in Scharen. Ja. Kaum sitzen wir alleine hier am Grillen. Keine Sau. Ich finde das auch so völlig. Wir haben selbst noch Leute angerufen. Ne, komm, lass mal. Wir lieber zu unseren Nachbarn. Dafür kommen sie morgen. Aber morgen macht wer keinen Podcast. Ich weiß es auch nicht. Vielleicht machen wir morgen auch noch einen Podcast. Wir haben gar keine Themen. Hatten wir heute ein Thema? Nein. Wir können ja morgen wieder ein Bier kaufen und wieder reden. Das Bier ist übrigens warm. Ja, ist ja auch Edelhopfen. Es strahlt eine innere Wärme aus. Es muss so. Es ist heiß, Baby, heiß. War ja auch kellerkalt. Und mit den Getränken hier in der Ecke hatten wir Glück gehabt. Also wir sind davon. Wir hatten einen Steinbecker-Lieferanten. Darf man das sagen? Wir waren nicht in Ibbenbüren, sondern in Steinbeck. Keine Sau kennt weder Ibbenbüren noch Steinbeck. Ja, aber unsere Hörer kennen das. Woher? Ja, wir erzählen doch dauernd von Steinbeck. Tun wir das? Natürlich. Zehn dauernd von Steinbeck? Ja, Früchte des Zorns. Bitte? Früchte des Zorns. Früchte des Zorns. Kennst du wieder nicht. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Das war alles in Steinbeck? Das war alles Steinbeck. Wow. John Steinbeck. Tja, der hieß so. Ich weiß. Und was? Machst deine Schwester Konkurrenz in der Literaturfachkenntnis? Ja, wir wollten nicht über die Familie lästern. Nein, wollten wir nicht. Bald kommt das neue Buch von Ringo Recke raus. Recke Steinbeck. Das muss die Brause machen, dass man so einen Scheiß erzählt, oder? Das Bier kann es nicht sein, da ist ja nichts drin. Nee, das ist wirklich nicht so. Nicht mal Kalorien. Nee, nicht mal Kohlen, nicht mal verwendbare Kohlenhydrate. Ja, aber was sollen wir denn damit machen? Wenn wir sie nicht verwenden können. Ich verwende doch so gerne Kohlenhydrate. Ist das theologisch getestet? Das kann ich mir erst das Gesicht schmieren. Verwertbare. Nicht verwenden, ja, aber verwerten kannst du es nicht. Verwenden, ja, verwerten. Verwerten kannst du es nicht. Deswegen meine ich, es ist wieder scheiße. Sie sind auch nur weniger verwertbar. Sie sind noch ein bisschen verwertbar, aber nur ein bisschen weniger als sonst. Das heißt, es ist nur schädlich. Hier steht, das ist doch 75% weniger Kohlenhydrate. Und hier... Ja, im Vergleich zu den normalen Bieren, zu dem normalen Butterbier. Steht aber weniger verwertbare Kohlenhydrate. zu einem normalen also Butterbier. Von den verwertbaren 75% weniger. Das heißt, es ist einfach nur Dreck, was wir da gerade uns zufügen. Ist das zum Beispiel logisch, das kann ich mir erst das Gesicht schmieren? Ja. Nein. Da kommt jemand. Wo? Ja, ein Vogel. Die trauen sich ganz schön viel. Die Schweine. Setzen sich auf Häuser. Also wenn ich mir das Haus von den Eltern angucke, ist schon relativ groß. Das ist schon groß. Ich finde, das ist relativ groß. Das ist sogar absolut groß. Das ist nicht nur relativ, das ist absolut groß. Das ist groß. Ja, absolut groß ist nicht, weil die Grundschule da vorne ist ja schon viel größer. Ja gut, das ist ja auch die Grundschule. Nachbarn da hinten haben auch ein größeres Haus. Das ist auch eine Grundschule. Nein, das ist keine Grundschule. Das ist so groß, die müssen gar nicht alle schon sehen hoch machen. So groß ist das. Heute mal im Westflügel. Mein Gott, es ist echt 4 Jahre her, dass wir mal hier alleine waren. Ist es das? Mhm. Aber meine Eltern fahren doch jedes Jahr in Urlaub. Aber da sind wir trotzdem nicht da. Echt nicht? Nee. Oder ist es einer von den Geschwistern da? Die sind ja jetzt auch weg. Ja. Alle weg. Alle weg. Was machen wir? Wir kapern das Haus. Wenn es keiner haben will, wir nehmen es. Wir nehmen es. Wo sind eigentlich deine Eltern? Das weiß ich. Das weiß ich auch nicht. Solange Nachbarn meinte die in Bayern. Die haben mir eine Postkarte geschickt. Ja, aber stimmt nicht drauf, wo das ist, wo das kommt. Meine Nachbarn haben gesagt, es ist in Bayern. Welche von Nachbarn? Bayern. Die Nachbarin, die mich vorne vorne hält. Die hat gesagt, grüßt die Eltern von Carsten, die sind ja gerade in Bayern, oder was? Ja, ich habe gesagt, die sind ja gerade im Urlaub. Ja, ja. In Bayern. In Bayern. Ja. Und haben einen Grill mitgenommen, diese Schweine. Einen Elektrogrill mit. Als ob es in Bayern keine Elektrogrill zu kaufen gäbe. Können wir jetzt unsere Würstchen draufschmeißen? Aber es raucht doch noch. Du hast Hunger. Ja, dann beenden wir den Podcast. Bevor du hier noch weiter jammerst. Hunger. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön. Und bis zum nächsten Mal. Pause. Auf Wiedersehen. Dies war eine Produktion von schneckenradio.de.